Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasset uns freuen und fröhlich drinnen sein. O Herr, hilf, lass wohl gelingen. O Herr, hilf, lass wohl gelingen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasset uns freuen und fröhlich drinnen sein. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasset uns freuen und fröhlich drinnen sein. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewig. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasset uns freuen und fröhlich drinnen sein.